Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie hören Informationen zu Beginn Ihres Besuches im Freizeitpark Heidepark. Herzlich willkommen im Service Center des Heideparks, Norddeutschlands größtem Freizeitpark in der Lüneburger Heide. Mein Name ist Hannelore Krüger. Ich möchte Ihnen ein paar wichtige Informationen geben, damit Ihr Ausflug zu einem echten Erlebnis wird. Als erstes möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie hier nach Ihrem Aufenthalt heute Ihre Tageskarte in eine Zweitageskarte umwandeln können, um das Abenteuer zu verlängern. Sie können aber auch gleich eine Jahreskarte buchen. Damit haben Sie 12 Monate unbegrenzten Freizeitspaß in 15 Attraktionen, 10% Rabatt in den Shops und Restaurants und 15% Rabatt, wenn Sie im Heidepark übernachten. Machen Sie von unseren Angeboten Gebrauch und suchen Sie sich aus, was Ihnen am besten passt. Der Heidepark gliedert sich in 4 größere Regionen. Natürlich werden Sie selbst unsere besten Events entdecken, doch ein paar Empfehlungen und Tipps für 2 dieser Regionen möchte ich Ihnen doch mit auf den Weg geben. In der Bucht der Piraten können Sie auf der Koggenfahrt in kleinen Schiffchen 1,5 Minuten lang, begleitet von Wumbo, dem Maskottchen des Heideparks, rasante Runden drehen. Kinder unter 8 Jahren müssen allerdings von Erwachsenen begleitet werden. Kinder unter 4 Jahren dürfen noch gar nicht mitfahren. Für unsere kleinen Gäste empfehle ich eine Fahrt mit der Wichtelhausenbahn. Da können sich die Kinder selbst aussuchen, mit welchem ihrer Lieblingstiere sie die gemütliche Fahrt unternehmen wollen. Links und rechts der Schienen warten überlebensgroße Figuren aus allen bekannten Erzählungen auf ihre kleinen Freunde. Dieses spannende, aber völlig gefahrlose Vergnügen ist für unsere Gäste bis zu 8 Jahren. Ach ja, was ich fast vergessen hätte. Hunde dürfen nicht in die Fahrkabinen mitgenommen werden und auch die verschiedenen Shops sind für sie verboten. Sie können sie aber im Park an der Leine mitführen. So, nun noch ein letzter heißer Tipp. Versäumen Sie auf keinen Fall im Bereich Transsilvanien die Schweizer Bobbahn, die aus 27 Metern Höhe mit einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern durch den Eiskanal schießt. 166 Sekunden lang dauert die Fahrt, in der der Bob eine Strecke von über 900 Metern zurücklegt. Nun habe ich aber genug geredet. Überzeugen Sie sich selbst von unseren super Spaßattraktionen.